Die Teilnehmer an der Nationalen Konferenz der aktiven Planungsmitarbeiter erwiesen im Sonnenpalast Gumsusan den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il Hochachtung.